kennst uns ja schon aus Erzählungen. Vielleicht kennst du sogar einen, der uns persönlich kennt. Und dennoch wollten wir uns gerne einmal selber präsentieren und ein wenig über unsere Erfolge reflektieren. Wir kümmern uns um deinen Wohlstand und um deinen Komfort. Wir unterdrücken dich nicht, wir unterhalten dich nur. Wir zeigen dir die schönen Dinge, die du wünschen sollst. Denn erst dann kommt unser ganzes Spiel so richtig ins Rollen. In unseren neuen Maschinen und in großen Fabriken bauen wir ein Plastikparadies aus vergammelten Stücken. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderschön? Du kannst dabei sein und das Ganze mit von oben ansehen. Doch erst der Eingangstest, ist dir das Leben was wert? Oder hast du auch schon totgequälte Tiere verzehrt? Und bist du immer bereit, zum Kölner Wald abzusägen, um in Millionen Cities winzig deine Parks anzulegen? Wenn du als treuer Beweis unseren atomaren Dreck in dem kleinen Gartenteich deiner Eltern versteckst, versprechen wir dir bald die höchste Position im Betrieb. Denn deine Art, die anderen zu mobben, ist uns sehr lieb. Und nur als Einstiegstipp, die Kinder mit den schmalen Äuglein verkaufen sich am besten direkt oder durch ihre Arbeit an die reichen Säcke aus dem Westen. Wir sind die Zuhälter, wir verkaufen dich und deine Welt. Wir sind die Zuhälter und wissen ganz genau, wie man dich zufriedenstellt. Du darfst gern anschaffen gehen oder nackt tanzen in der Bar. Doch was wir eigentlich in dir sehen, ist unser neuer Super-Pornostar. Auch im Bundestag entscheiden wir sehr gern für dich, was du am liebsten magst und was ganz sicher nicht. Wir geben all dein Geld an die Rüstungsindustrie und wenn was übrig bleibt, dann gibt's ne Cocktailparty. Wir beschützen dich vor dem großen Terroranschlag. Wir beschützen dich davor, dass du uns kritisch hinterfragst. Wir teilen all das Geld an die christlich-weiße Welt und es ist nur zu eurem Besten, weil es den Frieden erhält. Der Stacheldraht, die Panzer und die Düsenflieger sind nur obligatorisch, steckt nichts Böses dahinter. Nur im Fall, dass all die Arme in unsere Richtung marschieren, sollten wir doch schon mal wissen, womit wir sie bombardieren. Dann wirst du unser Soldat in der Allas. Und dann machen wir dich zum Helden, der auf die Titelblätter kommt. Wenn wir eine Show abziehen auf der Weltbühne, darfst du gerne applaudieren und uns immer zu rühmen. Und wenn's dir nicht so gefällt, kriegst ein bisschen mehr Geld. Und im schlimmsten Falle wirst du einfach kaltgestellt. Wir sind die Zuhälter, wir verkaufen dich und deine Welt. Wir sind die Zuhälter und wissen ganz genau, wie man dich zufriedenstellt. Du darfst gern anschaffen gehen oder nackt tanzen in der Bar. Doch was wir eigentlich in dir sehen, ist unser neuer Hardcore-Pornostar. Dieser Dealer, der die Menschen betäubt, nicht nur mit Alkohol und Drogen und dem chemischen Zeug, das wir Medizin nennen und das die Kinder schon kennen und das sich täglich Leute geben, um sich das Leben zu nehmen. Nein, ich meine McDonald's, da gibt's unseren Gift nur lecker als Eis oder als Burger oder Nugget oder Pommes und Weiß. Als Versuchskaninchen hatten wir dich immer schon gern und dank der Forschungen mit dir können wir nun alles erklären. Und da halten dadurch Fortschritt und das ganze System und dafür darfst du dann ab und zu mal Urlaub nehmen. Du bist uns scheißegal, solange du einkaufen gehst und bei den Angeboten artig an der Schlange stehst. Denn wir wissen ganz genau, was dir so gut gefällt. Und wir bieten dir noch mehr. Wir wollen nicht mal dafür Geld, denn davon haben wir schon so viel. Wir verfolgen ein höheres Ziel. Wir stecken all dein Wesen und all dein Denken in unser neues Menschenprofil. Wir sind die Zuhälter, wir verkaufen dich und deine Welt. Wir sind die Zuhälter, wissen ganz genau, wie man dich zufrieden stellt. Du darfst gern anschaffen gehen oder nackt tanzen in der Bar. Doch was wir eigentlich in der Szene ist unser neuer Hardcore-Pornostar. Los, zeig alles, was du hast und gib uns alles, was du kannst. Du brauchst dich nicht mehr schämen, wir haben deine Würde längst verbrannt. Los, zeig alles, was du hast und gib uns alles, was du kannst. Und auch wenn's mal wehtut, wir geben dir, was du verlangst. Für dich erfanden wir TV und Internet. Und so stehen wir jeden Abend neben dir am Bett. Wir zeigen alle Körperteile nackt am Straßenrand. Wir kennen besser noch als du deinen eigenen Verstand. Die aufgespritzten Brüste laufen schon richtig gut. Doch was dich noch besser verkauft, ist frisch spritzendes Blut. Und wenn Millionen draufgehen, dann könnt ihr nicht mehr wegsehen. Und am allermeisten mögt ihr, wenn wir eure Promis spielen. Hey, du kannst dein ganzes Leben an Big Brother übergeben. Du kannst auch gaffen und spannen und nur noch kuscheln und bannen und musst mit niemandem mehr reden. Dennoch bauen wir dir bald dein neues Handy ins Ohr. Dann navigieren wir dich auch und verfolgen dich nicht nur. Dann bist du immer informiert und nie mehr allein. Du solltest sehr für unsere Bemühungen dankbar sein. Wir sind die Zuhälter, wir verkaufen dich und deine Welt. Wir sind die Zuhälter, wir wissen ganz genau, wie man dich zufriedenstellt. Du darfst gern anschaffen gehen oder nackt tanzen in der Bar. Doch was wir eigentlich in dir sehen, ist unser neuer Hardcore-Pornostar. Los! Zeig alles, was du hast und gib uns alles, was du kannst. Du brauchst dich nicht zu schämen, wir haben die Bürde längst verbannt. Los, zeig alles, was du hast. Los, und gib alles, was du kannst. Deine Freunde werden dich nicht mehr erkennen, doch dafür wirst du weltbekannt. Los, zeig alles, was du hast. Los, und gib uns alles, was du kannst. Und auch wenn's mal weh tut, wir geben dir, was du verlangst. Los, zeig alles, was du hast. Los, und gib alles, was du kannst. Vergiss die Stimme im Herzen, sonst heben wir mal unsere Hand. Sag mir, wo die Menschen sind, wo sind sie geblieben? Denn ich kann hier nur Tiere sehen, in ihren Menschenkostümen. Ich öffne Augen und Ohren, die meisten haben sie längst verloren. Ich sehe, in dieser Schlacht gibt es viel zu lernen. Wir müssen den Zuhälter aus jedem Herzen ein für alle Mal entfernen.